das wird in dem Buch auch sehr gut beschrieben und vor allem die ungeheure Ohnmacht, die sich ständig, man könnte sagen, tendenziell totalitär unter der Hülle von Demokratie in den deutschen Zuständen anknüpfend an die ganze deutsche Misere bis in die Subjekte hinein mit ihrer ungeheuren Knechtseligkeit. Also diese was von Goethe schon in die Worte gefasst worden ist, was ist der deutsche Spießer? Frage, Antwort, ein Darm gefüllt mit Furcht und Hoffnung, dass Gott erbarmen. Das wird in der ganzen Geschichte der deutschen Linken auch von Brückner sehr anschaulich geschildert. Diese ungeheure Angst, auch an Dokumenten von Spontis und sowas dann, diese ständige Angst gegenüber einem zunehmenden Polizeistaat, der also zunehmend auch seine Innenpolitik militarisiert, zumindest von der Denke her militarisiert, ja, was dann aber auch so gleich wieder ungeheuer überzogen wird in der Analyse, gerade von der RAF, da haben wir doch wieder den Faschismus. Ja. Ein ungeheures Ohnmachtsgefühl als Grunderfahrung dieser Linken, auch und gerade in der BRD, die eigentlich, wo bestimmte Leute sich in einer mühseligen Arbeit, Erinnerungsarbeit, aber dann gestoppt, geblockt worden ist in der Auseinandersetzung mit ihren Nazi-Elterngenerationen, halbwegs daraus wühlen konnten aus dieser deutschen Misere, die den Bruch wollten, den Bruch versuchten zu teilen, die auch avanciertesten Teile so um den SDS herum, gerade als das studentische Element war da sehr, sehr wichtig in diesen deutschen Zuständen, weil es bestimmte Funktionen, die Arbeiterorganisationen und revolutionären Arbeiterorganisationen konnte man sowieso Linksten sprechen in Deutschland, nicht erfüllen konnten. Die mussten dann quasi ersatzweise von bestimmten studentischen, Linken, die eben eine gewisse Theorienähe auch hatte und Theoriebildungsmöglichkeiten am ehesten besaß, mussten die erfüllt werden. Und das bedeutete dann wieder eine ganz schwierige Ablösung von den Mittelschichten, also von den bürgerlichen Elternhäusern, aus denen die meistens auch dann kamen. Und stoppte dann auch wieder diesen Prozess der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der eigenen Eltern weitgehend, ja, in den 50er und 60er Jahren und auch 70er Jahren, sodass Verschiebungen eintraten. Und ich will es jetzt an dem Punkt, kurz, also raucherpausemäßig, an dem Punkt auch nur in meine Hauptthese reinbringen, dass sich bei der ganzen Geschichte der deutschen Linken seit 1948 müssen wir sagen, Gründung der Bundesrepublik Deutschland, 48, 49, um einen ungeheuren Prozess von Verschiebungen und Rückverschiebungen handelt. Und diesen Prozess, den hat man eigentlich noch gar nicht bei der Aufarbeitung dieser Linken, auch in ihren Verfehlungen, auch in ihrer nur halbherzigen oder dann wieder rückgängig gemachten Abrechnung mit der Kontinuität der deutschen Geschichte, mit ihrem eigenen Deutschsein, ja, ihrem aufgeprägten Deutschsein, und wir versuchen darauf gewaltsam rauszuspringen, statt es aufzuarbeiten, statt eine ungeheure Trauerarbeit auch zu leisten, dem zu entkommen, in die verschiedensten Richtungen der Linken, ja, und dann auch deswegen in der Recht zu landen, also da, wo nun generell keine Trauerarbeit und keine Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit geschieht, sondern immer nur, ja, die anderen haben aber auch und so, also diese Stereotypen, die wir kennen, da dann auch zu landen. Und eine Verschiebung der Opfer-Täter-Dialektik, also ein Zerbrechen, müsste man sagen, ein Dualismus, der als typisch deutsche Denkweise, gerade auch in der Linken von Brückner, sehr feinfühlig immer wieder an allen Stationen nicht nur wahrgenommen, sondern auch nachgewiesen wird, also an diesen Dokumenten, ja, wie entweder du bist in diesem Lager oder du bist in jenem Lager, entweder du bist Freund oder du bist Feind, ja, dann verschiebt sich diese ausweglos scheinende Situation des Klassenkampfes, dieser Deadlock in Deutschland, der dann verschoben worden ist in eine ganz andere Feinderklärung, ja, auf der Karl-Schmidt-Linie, der verschiebt sich dann auch in den Feindbildern der deutschen Linken in typisch traditionell deutscher Weise, in Dualismen hinein. Und ich würde sagen, diese Dualismen, diese Verschiebungen in die verschiedensten Richtungen, die sind doch gar nicht so wahrgenommen, dieser sozialpsychologische Untergrund, für den Brückner, wie wir in der ersten beiden Veranstaltungen gesehen haben, ein Hochmaß an Sensibilität hat, auch wenn er diese Verschiebungen sogar tendenziell oft teilt. Denn seine Schwäche ist die, dass er, fast möchte ich sagen, um jeden Preis, das stimmt nicht, das ist ungerecht, aber um einen hohen Preis, den er dafür zahlt, immer die Fühlungnahme mit, jetzt sage ich mal so ganz kitschig, mit den einfachen Leuten, mit den einfachen Gemütern, mit den, nicht nur mit den Randgruppen bis hin zum sozialistischen Patientenkollektiv und zu den untersten Schichten des Proletariats in Deutschland und, sondern auch zu dem